1-3-4, wer wird das nächste große Ding, das next big thing? Wer spielt im Sommer, bespielt im Sommer unsere Festivals neben den uns größtenteils vertrauten Top-Acts natürlich? Wer fährt gegebenenfalls aus Groningen mit dicken Verträgen, sei es Management oder Plattenverträgen, nach Hause? Und die alles entscheidende Frage, wer bewegt künftig unsere Herzen? Das sind so die Fragen, die um das Eurosonic Festival kreisen und kreisten in diesem Jahr zum insgesamt 25. Mal, ein Jubiläum. Also das rein optisch daran absehbar war, dass auf dem großen Marktplatz mitten in der Stadt in Groningen erstmals eine große Open-Air-Bühne stand und dass das Festival um einen, wenn man so will, Bonustag verlängert worden war, beziehungsweise vorgezogen. Der Mittwoch der vergangenen Woche bereits war der erste Festivaltag. Und für mich persönlich bedeutete das, als ich das etwas schmale Programm des Mittwochs sah, das aber gleichwohl sehr hochkarätig war, dass ich mich entschloss, kurzfristig bereits am Mittwoch nach Groningen zu fahren, gemeinsam mit einem jungen Fotografen vom Niederrhein steuerten wir dann Groningen an. Am Mittwoch erreichten die Stadt im frühen Abend und steuerten unsere Schlafstadt an, die wie im letzten Jahr bei einem Typen namens Richard war, ein Fotograf, ein Musiker, Tourmanager, Tourbegleiter, ein Niederländer, der in einer siebenköpfigen WG wohnt und dessen Zimmer in den nächsten Tagen so etwas werden sollte wie ein Männerwohnheim. Während ich das hier erzähle, läuft im Hintergrund Sully mit dem Titel Black Projects, ein Track, den mir zuletzt ein Hörer mit der Bemerkung empfohlen hatte, der Titel sei nach hinten raus sehr stark. Und da in diesen Tagen gleich mehrere Tracks nach hinten raus sehr stark sind, hat sich dieses hinten raus irgendwie in meinem Umfeld so zu einer Art von Running Gag entwickelt. Und als wir nun diesen besagten Richard in Groningen endlich erreichten, er wohnt circa 1,5 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, eine hübsche Straße direkt an einem Kanal, einer Gracht gelegen mit 7 Leuten, wie gesagt, und in seinem Zimmer waren schon etliche Matratzen natürlich auf dem Boden vorbereitet. Es sollten auch noch Leute aus Hamburg kommen. Als wir ihn nun erreichten, da stellte sich raus, wir hatten gar nicht genug Schlüssel für jeden Einzelnen, denn man muss sich ja trennen auf so einem Festival, man kann ja nicht ständig zusammen da rumlaufen. Und es war überhaupt nicht klar, wer wann nach Hause kommen würde. Und es ist schon gut, wenn da jeder so einen Schlüssel hat, damit man die Mitbewohner da nicht um 4 Uhr morgens aus dem Bett klingelt. Und so verabredeten wir dann, dass einer einen Schlüssel mitnimmt und wenn er nach Hause kommt, ihn nicht mit in die Wohngemeinschaft ins Haus nimmt, sondern ihn unter den Wagen legt, nach hinten raus. Das war unsere Verabredung. Hinten, rechter Reifen, da lag der Austrittsschlüssel. Und so und auch mit anderen Zufällen hat das dann insgesamt 3 Nächte lang eigentlich relativ gut geklappt. Auch dieser Track, das versteht sich nach hinten raus sehr stark. Das sind Newton und Logistics mit ihrem Track, der gerade frisch erschienen ist, Relentless. Und nach den beiden möchte ich bereits eine Gruppe hier spielen, die aus meiner Sicht abschließend gesehen zu den absoluten Highlights des Festivals zu zählen ist. Eine Band aus Spanien. angesprochene Band aus Spanien ist eine großartige Band, die seit 10 Jahren existiert, sich im übertragenen Sinne künstlerisch bewegt hat in dieser Zeit. Wir werden das gleich hören, denn dies ist ein älterer Track aus dem Jahr 2006, aus dem DeLorean-Album Into the Plateau. Sie hat sich aber auch räumlich bewegt. Sie kommt aus der Punk-Szene des Baskenlandes, ist dann vor etwa 3-4 Jahren übergesiedelt in den Süden nach Barcelona und hat eine Musik kreiert, entwickelt, die nur noch am Rande mit dem zu tun hat, was wir hier auf den letzten Sekunden hören. Das ist ein Trumpf aus Dänemark, Winnie Hu, der am selben Abend im Groninger Club Vera am Mittwochabend zu sehen und zu hören war. Live hier, heute unter anderem mit einer ganzen Reihe Tracks, die auf die ein oder andere Art und Weise mit Groningen, mit dem Eurosonic Festival zusammenhängen. Ein Festival, auf dem circa 200 Bands spielen, allesamt aus Europa kommend. Es ist ein europäisches Treffen. In diesem Jahr nach meinem Gefühl bei den 200 Konzerten dominierten auch während des Eurosonic Festivals niederländische Bands, die ja dann nochmal den Samstag ganz für sich haben im Rahmen des Norderslag Festivals und eine ganze Armada von britischen Acts. Aber ich musste feststellen, dass die Dänen echte Asse geschickt hatten. Ich bin im Frühjahr des vergangenen Jahres auf einem ähnlich gelagerten Festival in Dänemark gewesen, auf dem Spot-Festival, das auch absolute Qualitäten hat. Dort spielen fast ausschließlich nur skandinavische Bands und war danach auch hier in die Sendung mit einigen wenigen Bands aus Dänemark gegangen, die ich zum Teil auf diesem Eurosonic Festival wieder treffen konnte. Darunter die Band Winnie Hu, eine siebenköpfige Gruppe mit einem verdammten Schülerband-Charme, mit dem die schon gewonnen haben, sobald sie auf die Bühne gehen. Blutjunge Mädchen und Jungen, die sich in einem wirklich guten Kosmos von New Wave und Disco bewegen, so wie der gerade gehörte Titel das gezeigt hat. Heimlicher Gewinner, wenn ich so eine Art Länderwertung hier vornehmen müsste für mich, ist Spanien. Irgendwie haben es in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Bands dort geschafft, so eine mediterrane Leichtigkeit zu verbinden mit eigenen folkloristischen Elementen zum Teil, aber auch mit clubtauglicher Elektronik, die über Spanien hinaus Gültigkeit und Wertigkeit besitzt und die internationales Renommee, wenn man so will, fast garantieren könnte. Und das, was DeLorean betrifft, die wir eben gehört haben, das ist eine Gruppe von introvertierten Musikern, sehr freundlich, die bescheiden auf die Bühne gehen und dann eine zauberhafte, ambient daherkommende Dance-Musik spielen. Denn im Unterschied zum eben gehörten Track, der wie gesagt aus dem Jahr 2006 stammt, haben DeLorean im letzten Jahr ein Album veröffentlicht, das in einigen Bestenlisten zu finden war, völlig zu Recht. Und das über drei Ecken immer auch mal wieder gerne verglichen wird hinsichtlich seiner ambienten, alles verklärenden Synthesizer-Fluten mit der Musik von Animal Collective. Auch das aus meiner Sicht zu Recht. Ich möchte aus diesem Grunde etwas vom DeLorean-Album des letzten Jahres spielen. Hier ist Subiza und das ist der Sound, für den DeLorean jetzt und hier stehen. Wer die Band in diesem Sommer irgendwo auf einem Festival erwischen sollte, bitte hingehen. DeLorean. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down, my love is calling. And I will love your heart with mine. Live hier Tracks, auch vom Eurosonic Festival. Daraus hier ein paar spanische Geschichten. DeLorean hatten wir gehört. Das hier sind die Crystal Fighters, deren Musik ähnlich twisted verdreht ist auf ihrem aktuellen Album Star of Love, wie die Besetzung. Man sieht eine junge Frau, einen bärigen Bassisten mit freiem Oberkörper, jede Menge Haare darauf und einen steinalten Hippie, der im Hintergrund an den Keyboards steht. Auf dem Album reichen sich baskische Folklore, sogar Dubstep-Tracks und Elektro und einiges mehr stilistisch. Die Hände, weitere Spanier dort auf dem Eurosonic El Guincho und eine Frau namens Julia Ulos Tellerini mit ihrer Band, die mich nicht ganz so begeistert hat. Aber im News Café, wo sie spielt, habe ich mich sehr viel aufgehalten. Kann man wunderschön so alten Jazz hören, Kaffee trinken, an seinem Plan arbeiten, den Konzerten, die man alle besuchen will. Und am Tag darauf, am Freitag, sollte ich dort auch eine sehr interessante Band entdecken. Hier im Hintergrund, das ist Jam City. 1-3-4, wenn ich mal ehrlich sein darf, ich bin froh und glücklich, das Vinyl, das wir vor Martin Dijkers, den wir hier hören, gehört haben, hier endlich mal spielen zu können. Einige von euch werden es wissen, das Night Slugs Label um einen Typen, den ich hier schon des Öfteren sehr gerne gespielt habe, Elvis 1990 nämlich, war im abgelaufenen Jahr 2010 so der heißeste Scheiß in England. 10, 12 Maxis reichten, um dieses Label in der Popularitätskurve ganz nach oben zu schmeißen. Und unglücklicherweise war mir der eben gehörte Track von Jam City nicht in die Hände gekommen. Sowas kann ich nicht so gut haben, aber dafür gab es Gründe. Das Ding war wirklich streng limitiert, sofort ausverkauft und es war verdammt schwer, daran zu kommen. Ich bin immer mal so in diverse Auktionsbörsen internetmäßig so darum gepilgert, wurde aber nicht recht fündig, bis ich auf einen Chris Williams aus den USA stieß, vor 3 Wochen, der tatsächlich willens war, sein Jam City Vinyl zu verkaufen, wo ich dann sofort zugeschlagen habe, sogar vergleichsweise günstig, glaube viel mehr als $20, hat es am Ende doch nicht gekostet. Und dann habe ich den Track 2,5, 3 Wochen später auch in Händen gehalten und jetzt eben entsprechend mal gespielt. Jam City, der Track erschien in England etwa im August, September des vergangenen Jahres. Ecstasy Refix heißt die 12er mit insgesamt 3 Titeln, wobei es mir Let Me Bang Refix, der Titel, den ich eben gespielt habe, besonders angetan hat. Ja, Groningen, 180.000 Einwohner, davon 45.000 Studenten, 10.000 Menschen, die alleine im Krankenhaus arbeiten, eine traditionell wohlhabende Stadt, was daran liegt, dass ringsherum seit jeher trotz der Böden, die keine sonderlich hohe Qualität haben, sehr morastig, Landwirtschaft betrieben wird und das Korn wurde natürlich, das Getreide wurde immer in Groningen angeliefert, dort gelagert, verschifft. Groningen liegt 40 Kilometer vom Meer entfernt und alle von uns wissen, wo gehandelt wird, da entstehen Profite, da wird Geld gemacht und das sieht man der Stadt an. Sie ist sehr gepflegt, hat viele Boutiquen, Restaurants, Modehäuser, Clubs natürlich, denn ohne die könnte das Eurosonic ja gar nicht stattfinden. Locker 25, in denen zu jeder Stunde abends unterschiedliche Bands und Acts und Künstler, auch elektronische Künstler, auf der Bühne stehen. Und ein Café, in das ich mich gerne zurückziehe, liegt der Marktplatz, hat eine Gesamtlänge so ungefähr von 700-800 Meter. Und man muss sich das vorstellen, er ist wie unser Land zweigeteilt, so wie wir früher in Ost und West, so gibt es auch da so eine imaginäre Grenze, die den großen Markt, Grote Markt vom Fischmarkt trennt. So einige Häuser schieben sich da verengend in den Platz rein. Es gibt eine Fußgängerpassage. Letztendlich aber ist es ein stolzer großer Platz von 700 Meter Länge. Und genau da, wo er so ein bisschen geteilt wirkt, befindet sich das News Café, in dem ich ausgesprochen gerne sitze. Ich durfte in diesem Jahr feststellen, die Bedienungen kennen mich da schon, was die Bestellung vereinfachte. Und unten im Keller, nur sehr schwer zu finden, da gab es auch einen Veranstaltungsraum, der eben weil schwer zu finden, nicht so sonderlich gut besucht war. Am Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich dort eine spanische, sehr traditionell klingende Band gesehen. Und am Freitag gingen wir dann dorthin, um eine Band aus Slowenien zu sehen. Leider spielten die schon eine Weile und einer aus unserer Gruppe, der junge Fotograf vom Niederrhein, mit dem ich die Reise überhaupt angetreten hatte, kam nicht in den Laden rein, was die ganze Sache nochmal verzögerte. Er nämlich hatte keine sogenannte Akkreditierung und trug stattdessen ein knallrotes Band vom Rock am Ring Festival, was natürlich mit diesem Festival überhaupt nichts zu tun hatte, aber in zahlreichen anderen Clubs hatte man das schlicht übersehen und ihn, der ja zudem eine dicke Kamera vor dem Bauch hängen hatte, einfach durchgewunken, zack, zack, zack. Hier aber gab es Probleme, er wurde dann noch abgeführt, es gab so ein bisschen hin und her, hinterher klärte sich das aber freundlicherweise auf und wir konnten noch wenige Takte hören von New Wave Syria, einem Duo aus Slowenien mit sehr neusiger Elektro Musik, Hello Yes heißt das Album, teilweise auch so Shoegazing-Effekte drauf, sind nur 6, 7 Titel drauf. Nach dem Konzert wurde das verkauft von dem weiblichen Mitglied des Duos Ursha, Eine junge Frau, die so dermaßen strahlte und glücklich war, obwohl nur wenige Leute das Konzert gesehen hatten. Irgendwie ist mir ihr Gesichtsausdruck so fürchterlich schön in Erinnerung geblieben. Und dieses Album, was ich jetzt spielen möchte, hat sie mir dann für wenig Geld abgedrückt. Vielen Dank, Urscha. Und hier ist New Wave Syria mit Musik aus dem Album Hello Yes. Lohnt sich mal, diesem Duo nachzusteigen. New Wave Syria, Also nicht aus Syrien, sondern aus Slowenien. Auch auf die Gefahr, dass sich diejenigen unter euch, die Musik mittlerweile größtenteils als FLAC, WAV, MP3 oder sonstige Datei oder in ähnlichen Formaten hören, langweile, erlaube ich mir einfach mal die Anmerkung, Groningen hat eine unglaubliche Menge an unterschiedlichsten Plattenläden. Und da ich in der Hinsicht immer noch, wie ich gerne zugebe, obwohl ich mittlerweile auch so ein bisschen zum Dateien-Junkie mutiert bin, im Grunde meines Herzens eher konservativ bin, steige ich da natürlich gerne auch in den Plattenläden so tagsüber ab, zumal einer von ihnen, das Plato, den ganzen Tag über fast auch Akustikkonzerte präsentiert, und schaue mal, ob ich meine Sammlung in der einen oder anderen Hinsicht noch ein bisschen perfektionieren kann. Beim Besuch des Plato habe ich zum Beispiel festgestellt, meine Güte, da ist ja eine Sub-Pop-Platte aus dem letzten Jahr, die hat dir dein guter Kumpel, der Sub-Pop hier in Deutschland promotet und managt, der hat dich über diese Platte gar nicht in Kenntnis gesetzt, und er ist ein wirklich guter Kumpel. Ich war heute noch auf seinem Geburtstag und traf dort auf einen ehemaligen Fußballprofi, der mir erzählte, er sei auch einmal in seiner aktiven Zeit oben in Norddeutschland tätig gewesen und in der Zeit viel nach Groningen gefahren, weil dort musikalisch immer was geht. Dieser Fußballprofi, und was da sonst noch musikalisch geht, dazu später im Verlauf dieser Sendung mehr. Zunächst mein persönliches Sub-Pop-Korrektiv, wenn man so will, das ist der Amerikaner Kelly Stoltz, ein Lo-Fi, Rock'n'Roller, Singer-Songwriter, ohne dessen Album Two Dreamers es mir nicht so gut gehen würde, wie es mir jetzt, hier und jetzt geht mit seinem Album. Hier ist Kelly Stoltz. 1Live. Infos mit Sandra Polch um 23 Uhr. Tunesien-Urlauber wieder zu Hause. Mehr Opfer in Brasilien befürchtet und das Wetter morgen auch mal Regen. Die Reiseveranstalter haben ihre Rückholaktion für die deutschen Touristen aus Tunesien abgeschlossen. Über 5000 Urlauber wurden zurückgeflogen. Die letzten Sondermaschinen sind am Abend gelandet. Nach politischen Gesprächen heute soll Tunesien morgen die neue Übergangsregierung bekommen. In Tunis kam es den ganzen Tag über wieder zu Gewalt. Alexander Göbel. Es wird befürchtet, dass die Anhänger des geflohenen Präsidenten Panik und Chaos verbreiten wollen, um so die Rückkehr des langjährigen Machthabers aus seinem saudi-arabischen Exil vorzubereiten. In vielen Stadtteilen von Tunis bildeten Einwohner Bürgerwehren, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Der frühere tunesische UNESCO-Botschafter Haddad warf Ben Ali vor, schon vor seiner Flucht am Freitag Unruhen geplant zu haben. Er habe seiner Leibwache und seinen Anhängern Waffen und viel Geld gegeben, damit sie nach seiner Abreise einen Bürgerkrieg provozieren könnten. In Brasilien könnten durch die Unwetter mehr als 1000 Menschen gestorben sein. Die Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Opfer durch die Schlammlawinen und Fluten weiter steigt. Bisher wurden etwa 600 Tote gefunden. Weil es in der Unglücksregion bei Rio de Janeiro besonders warm ist und viele Leichen noch nicht geborgen wurden, wächst die Seuchengefahr. Die Behörden in Brasilien haben mit Impfungen begonnen. Viele Orte sind durch die Erdrutsche noch von der Außenwelt abgeschnitten und müssen von Hubschraubern aus versorgt werden. Das Bundeskartellamt befürchtet illegale Absprachen im Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. Drei Unternehmen drohen Bußgelder, und zwar der Deutsche Bahntochter Regio NRW, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und einer niederländischen Bahngesellschaft. Die drei sollen verbotene Absprachen getroffen haben bei der Vergabe von S-Bahn-Linien im Ruhrgebiet. Das Kartellamt sieht den Verbraucher benachteiligt. Im Februar wird in dem Fall ein Urteil vom Bundesgerichtshof erwartet. Der erste FC Köln ist mit einem Unentschieden in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. In Kaiserslautern reichte es nur zum 1:1, obwohl die Kölner durch ein Tor von Lukas Podolski in Führung gegangen waren und 50 Minuten in Überzahl spielten. FC-Trainer Frank Schäfer. Es ist so, dass man klar gesehen hat, dass wir uns schwer getan haben, mit diesem Überzahlspiel umzugehen. Wir sind nicht die Mannschaft, die dann das Spiel bestimmt, die dann das Spiel so macht. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein Punkt, den wir mitnehmen hier bei einem Auswärtsspiel. Die Kölner stehen jetzt auf Relegationsplatz 16. Im anderen Sonntagsspiel hat Hannover 96 mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt gewonnen. Hier sind noch die Ergebnisse aus Liga 2. Duisburg-Osnabrück 4:1 und Bielefeld-Frankfurt 1:1. 1Live. Sektorwetter. Die Nacht wird trocken und klar, deshalb auch recht kühl mit 1 bis 5 Grad. Morgen vor allem im Südosten von NRW erst noch Sonne. Im Laufe des Tages wird es dann immer wolkiger. Nachmittags westlich des Rheins und im Münsterland auch mal Regen. Das Ganze bei maximal 8 Grad in Oberhausen und bis 10 Grad in Arnsberg und Viersen. Der Dienstag wird trüb mit Schauern. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. Okay, ich überlege gerade. Eurosonic Groningen. Viele präsentieren sich, viele zeigen sich. Das Festival ist oder war, muss ich besser sagen, innerhalb von 15 Minuten per Internet, per Mausklick gewissermaßen ausverkauft. Die genaue Zahl der Besucher lässt sich von meiner Seite aus aufgrund der zahlreichen Clubs, in denen die sich wechselweise bewegen, nur schwer schätzen. Ich tippe mal auf eine Zahl so um die 15.000, 20.000. Dazu natürlich etliche Leute aus dem sogenannten Business. Radioleute, schreibende Zunft, Journalisten, Manager, Verlage, Booker, Plattenfirmen und ich glaube, ich könnte noch zig andere aufzählen, die da rumlaufen. Und es ergibt sich im Laufe der Jahre, dass man sich so gegenseitig natürlich auch kennenlernt. Man läuft sich öfter über den Weg und man hängt so zusammen. Wir sind ja im Grunde unseres Herzens alle größtenteils einsame Wanderer, aber wir freuen uns, wenn wir uns gegenseitig in solchen Nächten dann auch mal ein bisschen Nestwärme geben können. Allerdings sollte man es nicht machen wie einer, der sich auf dem Abend eines deutschen Musikmagazins, nämlich Visions, der übrigens wirklich gut war, im Windicat Club direkt am Marktplatz, Dort spielte am Anfang, ich habe nur 3-4 Songs hören können, aber die Band kann was, The Joy Formidable. Und das Ende, weit nach Mitternacht, bestritt eine Band, die ich bereits vom, auch im Laufe dieser Sendung bereits erwähnten Spot-Festival kannte und deren martialische Art. 7 Männer stehen da auf der Bühne, darunter ein Bassmann mit spanischem Blut, der wirklich die ganze Zeit wie ein Torero da herumstolziert und innerhalb der 60, 70 Minuten nicht eine Miene verzieht. Und diese Band wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Kellermensch spielten weit nach Mitternacht im Windikat auf dieser Visionsnacht. Und ich bin dann auch ganz nach vorne gegangen und plötzlich haut mir einer von hinten ins Kreuz. Und ich drehe mich um, erkenne ihn und dachte, er wäre in diesem Zirkus aus DJs, Journalisten, Verlegern, Bookern, aus diesem ganzen Gesindel, wenn ich das hier mal sagen darf. Er wäre in diesem Zirkus gar nicht mehr dabei, aber er war dabei, es stellt sich raus, er war nach Berlin gegangen, ist wieder mittendrin, schlug mir auf die Schulter, dass es wirklich schmerzte, und schrie mich an, wir sind gerade dabei, die zu signen, was immer das auch bedeuten mag. Hier sind Kellermensch. Kellermensch aus Dänemark. Hier kommt gewissermaßen der Mann mit der Maske. Mit einer solchen nämlich tritt er regelmäßig auf. Ich war sehr gespannt auf seinen Auftritt. Er hat fantastische Tracks produziert in den letzten Monaten. Subtract, ohne die dazugehörigen Vokale, ist sein Name, also SBTRKT, so müsste man es buchstabieren. Subtract in einem Club oben im Norden der Stadt, im Simplon. Hier als Remixer der These New Puritans. Okay, klammern wir die These New Puritans, die hier das Original zu diesem Remix geliefert haben, einfach mal kurze Zeit aus und konzentrieren uns auf den Remixer von We Want War, des Tracks, den wir gerade gehört haben. Das ist eben Subtract. Und in seinem Zusammenhang die Problematik elektronische oder weitgehend elektronische oder Dancefloor-orientierte Konzerte livehaft oder live-mäßig rüberzubringen, konzertant rüberzubringen, das ist nicht immer einfach. Und ich muss gestehen, dass ich zum Beispiel von der Vorstellung von Subtract, der einen aus meiner Sicht lausigen Sänger mit wohl aus London gebracht hatte, offen gestanden wirklich enttäuscht war. Gleichwohl ist dieses Simplon oben im Norden der Stadt ein wirklich ziemlich cooler Club. Einige Besucher meiden ihn, weil sie der Meinung sind, er läge zu weit von der Stadtmitte entfernt. Aber das ist relativ. Die Entfernungen in Groningen sind allesamt recht kurz. Und ich würde sagen, das sind vom Marktplatz aus bis hoch zum Simplon bestenfalls anderthalb Kilometer. Und wenn wir die etwas zügig gehen, also jetzt mal ganz ehrlich, dann sind wir in 8-9 Minuten da. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Man trifft dort viele Leute, die man auch sonst kennt oder trifft, wenn man sich bewegt. Nicht umsonst deshalb, weil auch das Magazin Intro dort einen kompletten Abend das Programm gestaltet. So wie eben der Visions-Abend ist im Simplon eben dann auch der Intro-Abend. Im letzten Jahr, kann ich mich entsinnen, hingen dort im Rahmen des ganzen knallhart Elektrofiebers einige Italiener fast völlig nackt an den Lichttraversen. Und ich muss ehrlich sagen, das gefiel mir nicht so. Nicht die Tatsache, dass sie nackt waren, aber musikalisch fand ich das doch ein bisschen dürftig. In diesem Jahr, so lässt sich das Fazit ziehen, erlebten wir die Einkehr einer gewissen Innerlichkeit. Dazu wird in dieser Sendung, darüber wird noch zu reden sein, denn ein Highlight bei vielen, vielen ist das Konzert, und hier betone ich wirklich Konzert, ein elektronisches Konzert des jungen James gewesen. Ich rede von James Blake, den wir im Laufe dieser Sendung auch noch hören werden. Man trifft dann entsprechend viele Leute, zum Beispiel unsere Freunde vom Melt Festival, die sich freuen konnten, denn es gab im Rahmen des Eurosonic auch einige Preise an Festivalmacher in unterschiedlichsten Kategorien. Und eine Kategorie sah vor, dass die Bands, also viele befragte Bands, sich entscheiden konnten, welches Festival aus ihrer Sicht denn das schönste, das attraktivste Festival für sie als Musiker sei. Und da hatten sich mehrheitlich die Bands und Künstler für das Melt Festival entschieden. Entsprechend wurde dieser Preis, diese Preiskategorie von Melt eingeheimst. Standen viele andere Leute. Ich habe endlich mal eine Elke kennengelernt. Da kann ich aber jetzt nicht so fürchterlich viel sagen. Sie nämlich ist verantwortlich für ein Underground-Heft, das mit Musik bestenfalls am Rande zu tun hat. Da geht es eher um Sex, um völlig unkosmetische und ohne Aufwand betriebene Nacktaufnahmen von Jungen und Mädchen. Dieses Heft ist aber ständig, sobald es erscheint, ausverkauft. Ähnlich also auch wie das Eurosonic Festival. Und wenn ich jetzt einfach sage, dass die neuen Giddy-Hefte in der nächsten Woche erscheinen, dann sei mir das hier einfach mal nachgesehen. In weitere Details will ich nicht gehen. Stattdessen eine Band spielen, die, was ich gar nicht wusste, bei dem guten Hamid unter Vertrag ist. Das ist auch so ein Booker, der es mittlerweile auf 3 Büros gebracht hat, ursprünglich in Düsseldorf anfing, lange Jahre sich fast nur um DJs, wie zum Beispiel auch Malente, gekümmert hat, jetzt sehr stark in den letzten Jahren auch ins Bandgeschäft eingestiegen ist und der, wenn ich nicht falsch liege, die weltweiten Konzertrechte zum Beispiel hat an Hercules and Love Affair. Das heißt, wo immer die auftreten, hat der gute Hamid, den ich da getroffen habe, dieses Konzert irgendwie klargemacht. Im Laufe dieses Monats wird das neue Album von Hercules and Love Affair erscheinen. Vorab hören wir einen Titel, bei dem ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich ihn wirklich mag, aber ich will ihn an dieser Stelle einfach mal spielen. Hier ist My House. Come on, get up, get up. 1 Live 4, der Track ist irgendwie besser als der vorhergehende. Das sind die Bad Stories, die Bettgeschichten von Joyce Muniz, die ich bisher nicht kannte. Wir hören sie hier im Remix von unserem Mann aus Bukarest, Ladies and Gentlemen, und das ist kein anderer als Cosming TRG. 1Live4, ein großartiger Mann ist das, ehemals nur kurz TRG, aus Bukarest kommt, nennt er sich jetzt TRG, Cosmic TRG und ist Remixer dieses Tracks, den wir hier noch einige wenige Meter hören werden. Es gibt ein relativ neues Label, das DJ Kotze gegründet hat. Das Label heißt Pampa Records und in Groningen habe ich direkt auch ein neues Vinyl von Kotze selber gefunden, das er zusammen aufgenommen bzw. veröffentlicht hat, eine Split 12er, wenn man so will, auf der A-Seite oder B-Seite er und auf der anderen Seite Nathan Fake. Ich will den Titel noch spielen, zunächst aber Musik aus einem Album auf Pampa Records, das in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich für reichlich Gesprächsstoff sorgen wird. Mikrofunk, Mikrohaus. Hier in diesem Titel mit leichten Industrial-Effekten ein fantastisches Album von Bürgerlich Reiko Müller, besser bekannt als Isolé. Well Spent Youth, so heißt das Album, das in wenigen Tagen eben auf Pampa Records erscheinen wird. Hier ist Isolé. We'll be right back. Musik aus dem neuen Album von Isolé, das hier 1Live4 in den nächsten Wochen weitere Rollen spielen wird. Eurosonic Groningen, viel Musik, Schlafen und Essen. Man droht das darüber gewissermaßen zu vergessen. Die Nächte sind kurz und zum Essen bleibt oft kaum Zeit, wenn es denn doch mal sein muss. Es gibt in Groningen sehr viele Döner-Restaurants und die Studentenschaft, nicht klein in Groningen, ich habe es erwähnt, 45.000 circa Studenten, wählt jedes Jahr das beste Döner-Restaurant. Finde ich unglaublich. Die Nummer 1 in 2010 ist der Döner-King in der Osterstraat 39, in dem ich gegessen habe, kann ich wirklich gut weiterempfehlen. Hervorragendes Restaurant. Befindet sich in der Osterstraat etwa schräg gegenüber des ältesten Clubs der Stadt. Und das ist das Vera oder die Vera, die bereits in den 70er Jahren gegründet wurde. Ein Club mit einem Fassungsvermögen, ich kann das nur grob schätzen, 400 bis 600, würde ich mal vorsichtig sagen. Mit dem ich bisher nie so recht meinen Frieden schließen konnte. Viele Konzerte litten aus meiner Sicht unter dem schlechten Sound. Aber diesen Frieden habe ich in diesem Jahr im Rahmen des Eurosonics gefunden, denn das letzte dort abgehaltene Konzert in später Freitagnacht geriet zu einer Art von heiligen Messe. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Was macht man, wenn die Nacht der Live-Konzerte zu Ende ist und die eigentliche Nacht noch nicht? Also durchaus noch einige Stunden bis zum Morgengrauen vor einem liegen. Es gibt zahlreiche Kneipen, Cafés, Coffeeshops, in die man sich noch in dunkle Gassen gewissermaßen hineinschlagen kann. Da gibt es zum Beispiel ein Café unweit des Clubs Vera. Kult heißt das, in so einer Gasse. Das hat bis 4-5 Uhr auf. Und dann wurde mir berichtet von einer Pizzeria, die, hieß es, sei von Studenten besetzt worden. Und inzwischen wohne dort nur noch einer, ein Zauberer, mitsamt 20 Hunden. Man könne dort aber gut Bier trinken. Ich habe den Laden leider nicht betreten können, weil ich selber noch in eine andere, mittlerweile fast zur Stammkneipe avancierten Gaststätte gehen musste. Aber wie gesagt, fragt euch da mal rum, wenn ihr da in Groningen seid. Eine besetzte Pizzeria, wie gesagt, mit 20 Hunden und einem Zauberer. Ich bin mir sicher, ihr kommt dann weiter. Am Ende der Nacht, fast am Ende da im Vera, traf ich da vor der Tür noch eine bezaubernde Sängerin aus Bristol. Ihr Name ist Kate. Ihre Gruppe heißt This is the Kid, eine 4, wenn ich mich recht entsinne, köpfige Band, womöglich auch 5, ich weiß nicht mehr ganz genau. Einige Musiker kommen aus Paris, die anderen aus Bristol, beziehungsweise aus der Nähe von Bristol. Ich kam klatschnass, bedingt durch den Regen, in dieses Konzert. Ich hörte eine Stimme von einer Schönheit, wie sie mir in diesen Tagen nirgendwo sonst begegnete. Eine Frau mit pechschwarzen Haaren, zu einer interessanten Frisur geschnitten, nicht ganz unähnlich der von Karl von Rabenhaupt, einem General, auf den ich gleich auch noch zu sprechen kommen möchte, in einem roten, fließartigen Kleid, das ihr hippiesk ganz tief runterhing, eine blaue Leggings dazu, das passte natürlich gar nicht, aber hatte eben diesen hippiesken Eindruck, dazu dicke Socken, mit denen sie über die Bühne ging. Und vor sich trug sie wahlweise ein Banjo oder aber eine Gitarre. Kate und ihre Band This is the Kid, meine persönliche heimliche Entdeckung dieses Festivals. Thank you. between you and me. To mend or to move on, to fix or to flee. 'Cause we used to be brothers, but people leave each other, don't they? Now I've lost you, I've lost you. Diese Frau mit ihrer Musik passt in diese Stadt mitsamt dem Gekreische der Möwen, welches wir da zum Schluss des Titels gehört haben. Denn die Möwen, die kreischen auch über Groningen, 40 Kilometer zum Meer. Nasskalt war es, nassmild, auch manchmal etwas diesig. Eine Stadt in einer unendlichen, flachen Landschaft. Und die schönsten Momente habe ich mitgehabt, so nachts um 3, 3:30, wenn ich in der eben schon angedeuteten Kneipe saß, so auf dem Rückweg zu meinem Gastgeber Richard, die so auf dem Weg lag, The Balk, zu Deutsch der Balken. So eine schöne kleine Eckkneipe, bei der man sich freut, wenn noch Licht brennt. Und eine Kneipe, in der so um diese Zeit der Blues lief. Und ich würde einfach mal sagen, es gibt nichts Schöneres, als nachts um 3, 3:30, also fast nichts Schöneres, nachts um 3, 3:30 in Groningen in einer solchen Kneipe zu sitzen mit einigen netten Leuten, darunter Hans, der mit der Besitzerin der Kneipe liiert ist, die wiederum heißt Ethne und hat schottisches Blut in ihren Adern. Und Hans ist ein Bluesliebhaber, etwa in meinem Alter, mit dem ich viel über alte Bluesbands sprechen konnte. Und nicht nur das, wir haben sie auch gehört, hier ist ein uralter Track von den alten Fleetwood Mac zusammen mit Peter Green, den wir in dieser Nacht genauso gehört haben. Trying so hard to forget, also verdammt hart versuchen zu vergessen. Und das Schöne ist, er korrespondiert auf eine Art mit der Musik einer jungen Band, die für mich die Messe schlechthin im Vera, dem eben erwähnten Club, in tiefer Freitagnacht gegeben hat und die wir anschließend hören werden. Zunächst Fleetwood Mac und Peter Green. Sometimes you just sit right down and cry. You know life.

to the evening star, wasting away. Grounded in the evening sun, please don't leave me this way. Was sind das für Musiker? In diesem Fall vier an der Zahl, die allen nur denkbaren und möglichen modernen Strömungen trotzen und sich umdrehen, um tief hinabzusteigen in den musikalischen Keller der Geschichte und um dann festzustellen, viele, viele folgen ihnen. Ein solches Konzert, das war die besagte Messe der britischen Band Wolf People, habe ich lange nicht mehr gehört. Steeple ist ihr Album im letzten Jahr erschienen, eins meiner absoluten Lieblinge schon, und der Laden, die Vera, war bis zum Anschlag voll. Draußen, so habe ich mir berichten lassen, eine Schlange von 200 Leuten. Ich stand ziemlich weit vorne und musste völlig erstaunt feststellen, die Leute, die um mich herum standen, alle 18, 19, 20, 22 Jahre alt, die Musiker in Jeans, billigen Pullovern und Anoraks, die sie nach dem zweiten Song von sich warfen, wohl offensichtlich in dem Gespür, dass dies so etwas wie eine heilige Stunde werden könnte. Und viele um mich herumstehende taten es ihnen gleich. Nicht um ausgelassen zu tanzen, das kann man von dieser tief Blues- und Folk-inspirierten Musik sicherlich nicht so gut, aber um sich im Sound zu wiegen, der viele Linien entwickelt, mal von diesem fantastischen Sänger, wenn er aufhört zu singen, greift nahtlos die Gitarre ein und führt seine Sachen fort, und die Arrangements der Songs sind gut und klug gezirkelt, was Arrangement und Improvisation betrifft. Das ist einfach überragend und kam in einem fantastischen Sound daher. Viele von euch werden das kennen, wenn nach einem Stück nicht unbedingt geschrien wird in einem Laden, aber dieser Beifall so richtig prasselt von der ersten bis in die letzte Reihe. Das war da der Fall, also auch nach hinten raus extrem starker Beifall, und man hörte ein unheimliches Prasseln nach jedem Stück, das gar nicht enden wollte. Und diese Stimme, so sanft und mild, wie sie sich bewegt von dem Sänger, das ist ganz schwer und das berührt die Leute, und es gibt nur wenige, die eine solche Stimme beherrschen. Spontan ist mir natürlich eingefallen Chris Goss mit seiner Band Masters of Reality, die ich gleich spielen werde. Ich sehe gerade, unsere Zeit für diese Stunde ist um. Wir gehen direkt, obwohl das jetzt wirklich nicht sonderlich elegant ist, in die Nachrichten hinein. Bis gleich. 1 Live. Infos. Mit Sandra Polch um Mitternacht. Tunesiens Übergangsregierung nimmt Formen an. Golden Globes werden verliehen und das Wetter erst noch etwas Sonne, später Schauer. Die deutschen Tunesien-Urlauber sind wieder zu Hause. Die Reiseveranstalter haben ihre Rückholaktion abgeschlossen. Am Abend landeten die letzten Sondermaschinen. Etwa 5000 Touristen kehrten zurück. Nur einige wenige wollten ihre Reise nicht abbrechen. In Tunesien hat Ministerpräsident Ghannouchi Gespräche über die neue Übergangsregierung geführt. Sie soll an diesem Montag vorgestellt werden. Die Opposition wird vermutlich 3 Ministerposten erhalten. In Tunis bleibt die Lage angespannt. Das Militär ging den ganzen Tag gegen Anhänger des Machthabers Ben Ali vor. Der Dioxinskandal sorgt für politischen Streit zwischen dem Land Niedersachsen und der Bundesregierung. Nach einer angeblichen Informationspanne verlangte Verbraucherministerin Aigner personelle Konsequenzen in Niedersachsen. Die Landesregierung dort verbat sich eine Einmischung in ihre Angelegenheiten. Aigner wirft Niedersachsen vor, sie zu spät über die jüngsten Dioxinverdachtsfälle informiert zu haben. Bundesweit sind mittlerweile noch knapp 1000 Höfe gesperrt. In Los Angeles werden gleich die wichtigsten Filmpreise nach dem Oscar vergeben, und zwar die Golden Globes. Nominiert in 3 Kategorien ist der Film The Tourist vom deutschen Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck. Der große Favorit bei den Golden Globes ist das britische Königsdrama The King's Speech mit Colin Firth. Der Film ist 7-mal nominiert und kommt Mitte Februar in die deutschen Kinos. Den Golden Globe fürs Lebenswerk bekommt Schauspieler Robert De Niro. Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich in Kaiserslautern einen Punkt abgeholt. Das Spiel gegen den FCK endete 1:1. Die Kölner waren durch Podolski in Führung gegangen und kassierten trotz Überzahl nach einer roten Karte für Kaiserslautern noch das Gegentor. Kölns neuer Abwehrspieler Christian Eichner. Wenn man den gesamten Spielverlauf sieht, glaube ich, müssen wir mit dem Punkt leben zum Schluss. Lautern hat in der zweiten Halbzeit auch die ein oder andere Chance und hat natürlich das zum glücklichen Zeitpunkt das Tor gemacht. Und dann wird so ein Spiel auch mit 10 Mann relativ offen. Im anderen Sonntagsspiel holte sich Hannover 96 den 2. Tabellenplatz mit einem 3:0 Auswärtssieg in Frankfurt. Zweitligist MSV Duisburg gewann 4:1 gegen Osnabrück und Bielefeld trennte sich 1:1 vom FSV Frankfurt. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht 1 bis 5 Grad und es bleibt trocken. Tagsüber dann erst noch etwas Sonne, später immer mehr Wolken und zum Nachmittag auch mal Regen. Das sind die Höchstwerte: 8 Grad in Kleve, 9 in Iserlohn und 10 Grad im Bergisch Gladbach. Dienstag ist es bei ähnlichen Werten meistens stark bewölkt und gelegentlich auch nass. Stauschau. Es ist alles frei. Eins live. 4. Okay, mit einer ganzen Reihe von Titeln, die ich in dieser Nacht spiele, docke ich beim Eurosonic Festival in Groningen an. Trotzdem soll der Hinweis hier nicht unterbleiben, dass auch abseits des Eurosonic Festivals diese wirklich höchst musikalische Stadt, die im Übrigen auch dazu will ich gleich noch Hörbeispiele geben, über eine eigene, sehr umfangreiche und intensive Musikszene verfügt. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie der Satz zu Ende gebracht werden sollte, dass diese Stadt einen Besuch wert ist. Ich glaube, so macht es sinngemäß Sinn. Das hat mir am späten Sonntagnachmittag, wir sind ja jetzt bereits im Montag bereits, ein ehemaliger Profifußballer versichert, den ich auf der Geburtstagsfeier eines Freundes getroffen habe. Thomas Richter, Torwart, war in seiner aktiven Laufbahn unter anderem Torwart bei Rot-Weiß Oberhausen, hat in diversen anderen Vereinen in Lübeck professionell gespielt, bevor er dann ins Trainer- und Managerfach gewechselt ist. Und er hat mir heute Nachmittag, er ist ein ziemlicher Musikfreak, erzählt, wie er bei einem Konzert von Check, Check, Check in Köln war, plötzlich sein Handy klingelte und am anderen Ende der Leitung die Verantwortlichen des ostfriesischen Clubs Kickers Emden sich befanden, die ihm ein Angebot eben unterbreiten wollten als Co-Trainer und Manager. Und er sagte, als er das nach Hause gefahren ist und auch im Auto noch Musik von Check, Check, Check hörte, da sei ihm klar geworden, ich nehme diesen Job an. Und während seiner Emdener Zeit ist er dann eben auch viel nach Groningen gefahren, hat dort einige Konzerte gesehen und schätzt diese Stadt über die Maßen. Auch außerhalb des Eurosonics, das habe ich gesagt. Und deshalb bin ich froh, hier vielleicht mal ein Konzert auch verkünden zu können, das einige von euch sicherlich interessieren dürfte. Am 3. Februar nämlich gastiert in Groningen die eben bereits erwähnte Band um Chris Goss. Die Masters of Reality spielen am 3. Februar im Osterport in Groningen. Und sie spielen nicht allein, wie der Titel danach belegen wird. Werden es erkannt haben. Die Masters of Reality und The Cult am 3. Februar 2011 in Groningen im Osterport. Karten müsste es noch geben. Wer Interesse hat, möge das mal im Internet durchforsten. Da gibt es auch den entsprechenden Kontakt. Hier ist Adam Freeland, Morning Sun im Prince Thomas Remix. großartiger Track, der jetzt zur Veröffentlichung kommt. Adam Freeland mit der Morgensonne, Morning Sun im Prince Thomas Remix. Wenn du dich in Groningen mit den dort Ansässigen über Fußball unterhältst, wir hatten ja eben hier einen kleinen Exkurs in Sachen Fußball, deshalb greife ich das nochmal auf. Der lokale Verein in Groningen spielt in der ersten holländischen Liga. Und wenn du dich im Gespräch als Anhänger eines Viertligisten outest, dem SC Preußen Münster eben, dann kann es passieren, dass die Leute dir sehr freundschaftlich auf die Schulter schlagen, aber schon mit einem Zug in Richtung Hohn und Spott. Denn was schon ist die vierte Liga? Und außerdem hat der Münsteraner, wenn mein Wissen mich nicht täuscht, Bischof Bernhard von Galen im Jahre 1672 vergeblich versucht, diese Stadt mit seiner Armee einzunehmen. Im Gegenteil, die Armee wurde nach langer Belagerung von den Groningern unter Leitung des Generals Karl von Rabenhaupt durch das morastige Flachland, durch die Sümpfe teilweise, die damals noch existierten, vernichtend geschlagen und nach Hause geschickt. Dieses Ereignis wird heute noch in Groningen jedes Jahr im August gefeiert, halt sehr nach. Und wenn die Leute über dieses Jahr 1672 berichten, dann hat man bei ihren Erzählungen den Eindruck, es handle sich um eine Veranstaltung, die erst vor wenigen Wochen stattgefunden habe. So sehr ist ihnen das in Fleisch und Blut übergegangen. Wir hören Musik von Steffi. Steffi Doms, die ein fantastisches Album auf dem Berliner Ostgut-Label veröffentlichen wird, Ende des Monats, Yours and Mine. Daraus hier mal der Opener, Lilo. Steffi, Yours and Mine, das Album. Bye.